Meine Mutter, Sheila Wise Carmody, unsere liebe Frau von den Taglilien, starb 2016 mit 78. Ihr Tod war ein Schock für alle, die sie kannten. Sie rauchte nicht, sie trank nur bei besonderen Anlässen ein Gläschen Wein, sie hatte weder Über- noch Untergewicht. Ihre Mutter war 97 geworden, ihre Großmutter sogar 99, aber Mama erlitt einen massiven Herzanfall, als sie mit einem Kofferraum voll frischer Lebensmittel aus dem IGA-Supermarkt in Castle Rock auf der Heimfahrt war. Sie fuhr auf dem Sirois Hill an den Rand, zog die Handbremse an, stellte den Motor ab, faltete die Hände im Schoß und verschwand in dem Dunkel, das den Lichtfleck umgibt, den wir Leben nennen. Der Tod seines alten Freundes Dave Lavadier erschütterte meinen Vater, aber der Tod seiner Frau ließ ihn untröstlich zurück. »Sie hätte überleben sollen«, sagte er auf ihrer Beerdigung, »irgendwer in der Buchhaltung hat einen schrecklichen Fehler gemacht.« Nicht sehr eloquent, nicht sein Bestes, aber er stand unter Schock. Ein halbes Jahr lang schlief Papa unten auf dem Ausziehsofa, zuletzt kehrte er auf mein Drängen in das Schlafzimmer zurück, in dem sie über 21.000 Nächte gemeinsam verbracht hatten. Den größten Teil ihrer Kleidung bekam die von Mama immer geförderte Wohltätigkeitsorganisation Goodwill in Lewiston. Ihren Schmuck verteilte er unter ihre Freundinnen, mit Ausnahme ihres Verlobungs- und ihres Eherings, die er bis zu seinem Tod in der Uhrentasche seiner Jeans bei sich trug. Das Ausräumen war ein harter Job für ihn, für uns beide. Aber als es darum ging, ihr kleines Arbeitszimmer auszuräumen, das nicht viel mehr als eine Kammer neben dem Hauswirtschaftsraum war, verweigerte er die Mitwirkung. »Ich kann nicht, Mark«, sagte er, »ich kann einfach nicht, es würde mir das Herz brechen. Das musst du allein machen. Pack ihre Sachen in Kartons und schaff sie in den Keller. Ich sehe sie später durch und entscheide, was aufgehoben werden soll.« Meines Wissens hat er die Sachen jedoch nie durchgesehen. Die Kartons stehen noch dort, wo ich sie gestapelt habe, unter der Tischtennisplatte, die nicht mehr benutzt worden ist, seit Mama und ich uns dort unten hitzige Duelle geliefert haben, wobei Mama bei jedem Schmetterball, dem sie nicht gewachsen war, anschaulich fluchte. Es war harte Arbeit, ihren kleinen Denkraum auszuräumen, wie wir ihn nannten. Die staubige Tischtennisplatte mit dem schlaff herabhängenden grünen Netz anzusehen, war noch schwieriger. Einige Tage nach Papas außergewöhnlichem Zauninterview für Ruth Crawford fiel mir wieder ein, wie ich mich damals mit einer Valium gestärkt hatte, bevor ich mit mehreren Umzugskartons in ihren Denkraum gegangen war. Als ich zur untersten Schreibtischschublade gelangte, fand ich einen Stapel Spiralnotizbücher, und als ich eines davon aufschlug, sah ich die unverkennbar nach links geneigte Handschrift meines Vaters. Sie stammten aus der Zeit vor seinem Durchbruch, nachdem jedes seiner Bücher wie das erste ein Bestseller wurde. Die ersten drei Romane stammten aus der Zeit, bevor die Textverarbeitung per Computer sich allgemein durchsetzte, und wurden auf einer IBM Selectric geschrieben, die er jeden Nachmittag aus der Gemeindeverwaltung Harlow nach Hause schleppte. Er ließ mich die getippten Manuskripte lesen, und ich erinnere mich sehr gut an sie. Es gab Stellen, wo er Wörter durchgestrichen und durch zwischen die Zeilen gekritzelte ersetzt hatte, und zum Textstraffen strich er ganze Absätze mit dem Füller durch. So wurde das damals vor Erfindung der Löschtaste gemacht. Manchmal verwendete er auch die X-Taste, so dass aus »ein schöner sonniger Tag« beispielsweise ein »XXXXX sonniger Tag« wurde.